haben wir ja schon. Auf geht's. Sieht gemütlich aus. Ja. Der Kamin brennt schon. Jetzt noch nicht. Vielen Dank. Wollen Sie uns morgen früh wieder ab? Ja, mache ich schon. Viel Spaß auch. Danke. Auf Wiedersehen. Für dich. Auf Wiedersehen. Brav, Jockel. Möchtest du ein Bier? Das ist eine gute Idee. Danke. Ist hier immer noch kalt? Es wird gleich wärmer werden. Oh, mir ist heiß genug. Komm mal her zu mir. Oh, ist ja gut. Ich hol dir was zu saufen. Junge. Na was? Du so gut. Mir so gut. Ja. Vielleicht Holz vor der Tür. Oh. Da legst du dich nieder. Oh, mein Schatz, komm, komm zu mir. Wunderbar. Ein Traum. Völlig eingeschneit. Ganz steif. Ja, na los doch. Ja, servus. So gefällt's mir.